ARD Sounds. Eine Idee war ihr gekommen. Sie stand auf, nahm ihren Schlafrock, ging mit dem Licht ins Nebenzimmer, setzte sich an den Tisch und schrieb folgende Zeilen mühelos nieder, als stände sie selbst neben sich und diktierte. Eben lese ich in der Zeitung, dass du von der Königin von Spanien durch Verleihung des Verdienstordens ausgezeichnet wurdest. Ich weiß nicht, ob du dich meiner noch erinnerst. Sie lächelte, als sie diese Worte niederschrieb. Aber ich will doch diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne dir zu deinen vielen Erfolgen zu gratulieren. Ich lebe hier, wo mich das Schicksal hin verschlagen hat, ganz zufrieden. Du würdest mich durch ein paar Antwortzeilen sehr glücklich machen. Sehr glücklich machen. Deine alte Freundin Bertha. PS, viele Grüße auch von meinem kleinen Fritz, in Klammern, 5 Jahre. Sie war zu Ende. Ob ich noch erwähnen soll, dass ich Witwe bin? Besser nicht. Sie schrieb die Adresse? Königlich bayerischer Kammervirtuose, Besitzer des Verdienstordens. Wie soll ich das schreiben? Er hat gewiss noch viele andere. Wien? Welche Straße? Ja, das war ja eigentlich gleichgültig bei einem so berühmten Namen. Ja, kommt der Brief so an, umso besser. Das ist dann eine Art, das Schicksal zu versuchen. So, nun zu Bett. Sie lag da, ihre Lippen halb offen. Wenn ich den Brief erst morgen früh aufgebe, kann er erst mit dem Mittagszug fort. Er hat ihn übermorgen. Das war endlos lang. Ja. Wenn Sie jetzt noch zur Post? Nein, auf den Bahnhof. Dann kann er den Brief... Dann kann er den Brief morgen um 10 Uhr haben. Er schläft ja gewiss sehr lange. Man wird ihm den Brief mit dem Frühstück ins Zimmer bringen. Sie kleidet sich rasch wieder an. Sie eilt die Treppen hinunter. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Rasch durch die Hauptstraße zum Bahnhof. Den Brief in den gelben Kasten. Und wieder zurück. Gott sei Dank. Es war noch nicht zu spät. Als sie in ihrem Zimmer stand, die Kerze flackern sah und die Zeitung auf dem Boden, das Schreibzeug stand noch da, schien es ihr, als kehrte sie von einem Abenteuer zurück. Sie blieb noch lange auf dem Bettrand sitzen, durchs Fenster in die Sternennacht schauend und war ganz erfüllt von Erwartungen. Erwartungen. Meine liebe Bertha, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über deinen Brief gefreut habe. Denkst du denn wirklich noch an mich? Wie komisch, dass ich es gerade einem Orden verdanke, wieder einmal was von dir zu hören. Na, immerhin, so hat wenigstens auch ein Orden einmal Sinn gehabt. Kommst du nicht einmal nach Wien? Es ist doch gar nicht so weit. Ich möchte mich riesig freuen, dich wiederzusehen. Also, von Herzen dein. Bertha saß beim Frühstück. Der Brief lag vor ihr auf dem Tisch. Sie las ihn immer wieder. Was für ein Morgen. Also heute war Donnerstag, Montag soll sie wieder in Wien sein. Das wären 1, 2, 3, 4 lange Tage. Ich könnte ja schon morgen hinfahren und ein paar Tage in der Stadt bleiben. Aber was soll ich denn den Leuten hier sagen? Und das Wichtigste ist, wo ich ihn wiedersehen soll. Ich kann ihm ja nicht schreiben. Ich komme und bitte dich mir zu sagen, wo ich dich sehen kann. Am Ende antwortet er... Komm zu mir, nein. Das Beste ist, ich werde ihm schreiben, ich komme an dem und dem Tag nach Wien und bin da und dort zu finden. Wenn man nur jemand hätte, mit dem man über alles reden könnte. Sie dachte an Frau Rupius. Zugleich hatte sie die Empfindung, als käme sie dadurch dieser Frau näher. Sie steckte den Brief in ihr Mieder und erinnerte sich, dass sie dasselbe als junges Mädchen öfters mit seinen kleinen Zetteln getan und dass sie die leise Berührung mit einem angenehmen Schauer erfüllt hatte. Bevor sie zu Frau Rupius konnte, musste sie zu Mahlmanns die Zwillinge unterrichten. Sehr häufig taten ihr die Fingerübungen, die sie anhören musste, geradezu weh. Und sie schlug die Kleinen ärgerlich auf die Hände, wenn sie daneben griffen. Aber heute... Zeigefinger, Daumen, Übergriff... Heute war sie ohne Strenge. Es geht von Stunde zu Stunde besser, Frau Mahlmann. Na, das sind gute Nachrichten, Frau Bertha. Ja, nun werde ich den Kindern sogar ein paar Tage freigeben können. Frei? Aber wieso denn, liebe Frau Bertha? Ja, Frau Mahlmann, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Denken Sie, wie ich neulich in Wien war... Zeigefinger! Wie ich neulich in Wien war, hat mich meine Cousine Zeigefinger... aufgefordert, doch einmal ein paar Tage bei ihr zu wohnen. Freilich, freilich. Also wenn ich eine Cousine in Wien hätte, ich möchte alle 14 Tage, 8 Tage bei ihr wohnen, Frau Bertha. Ich wollte es mir eigentlich auf den Juni lassen, aber da kommt heute ein Brief von ihr. Ihr Mann verreist. Sie ist jetzt allein. Sie fühlte den Brief knistern. Wenn ich nur schon bei Frau Rupius wäre. Erst als sie Frau Rupius in ihrer weißen Morgentoilette auf dem Sofa sitzend fand und den erstaunten Blick bemerkte, der sie empfing, fiel Bertha das Sonderbare ihres frühen Besuches auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Rupius blieb ernst. Sie hatte nicht das Lächeln wie sonst. Und Bertha wusste nicht, was sie sagen sollte. Dabei ärgerte sie sich über die kindische Befangenheit, die sie dieser Frau gegenüber nicht loswerden konnte. Ich wollte Sie fragen, wie Ihnen unser Ausflug bekommen ist. Ganz gut, danke. Eigentlich wäre es an mir gewesen, Sie zu fragen. Ich bin ja diese Ausflüge gewohnt. Sie hatte das hart gesagt und mit veränderten Zügen. Und Bertha denkt... Ich möchte mich am liebsten neben diese Frau setzen, mich von ihr auf die Stirn küssen und segnen lassen. Aber ich kann ihr doch nicht sagen, ich werde morgen nach Wien fahren, meinen Jugendgeliebten wiedersehen. Sie sitzt da wie von irgendetwas Undurchdringlichem umgeben. Man kann ja nicht zu ihr. Man kann ja nicht zu ihr. Ja, das ist es. Was macht denn Ihr Kleiner? Er ist sehr brav. Er ist ein unendlich gutes Kind, wissen Sie. Haben Sie ein verlässliches Kindermädchen? Ich kann mich nicht über Sie beklagen. So einen Buben zu haben, das muss ein großes Glück sein. Es ist ja mein einziges. Ach, einziges? Sagen Sie ein großes? Das ist auch nicht wenig, nicht wahr? Beneide Sie manchmal darum, ob zwar ich eigentlich glaube, dass schon das Leben an und für sich Ihnen Freude macht, nicht? Ich lebe ja so einsam, so... Ja, ich habe es nicht so gemeint. Ich meine, dass die Sonne scheint, dass wir jetzt so schönes Wetter haben. Ihnen macht das doch Freude, nicht wahr? Tja, ich bin in meiner Laune überhaupt von der Witterung abhängig. Wie das Wetter vor ein paar Tagen war, da bin ich vollkommen... Das ist bei jedem Menschen so. Bertha wurde kleinlaut. Frau Rupius stand auf. In dem weißen Morgenrock war sie größer und noch schöner als sonst. Wäre ich doch wie Sie, dann wäre mir nicht bang. Und doch ist diese schöne Frau mit einem so kranken Mann verheiratet. Können Sie sich denken, dass mein Mann jetzt noch schläft? Er hat die Gewohnheit angenommen, bis tief in die Nacht hinein wach zu bleiben, zu lesen und Stiche anzuschauen. Und dann schläft er bis zum hellen Mittag. Im Übrigen, das ist ganz Gewohnheitssache. Als ich noch in Wien lebte, war ich eine unglaubliche Langschläferin, und denken so Sie. Und so mit einem Mal begann sie von ihren Mädchenjahren zu plaudern. Heiter und mit einer Zutraulichkeit, wie sie Bertha nie früher an ihr bemerkte. Sie erzählt von ihrem Vater. Der ist Offizier im preußischen Generalstab gewesen. Von ihrer Mutter. Als ganz junge Frau ist sie gestorben. Von dem kleinen Haus mit dem Garten. Wir haben als Kinder dort immer gespielt. Und jetzt erst erfuhr Bertha, dass Frau Rupius ihren Mann schon als Knaben kennengelernt. Ja, ja. Gleich als sie aus Deutschland zugezogen waren, er hatte im angrenzenden Haus gewohnt. Direkt nebenan und wir hatten uns schon als Kinder verlobt, geheim natürlich. Es war für Bertha, als wenn die ganze Jugend dieser Frau wie sonnenbestrahlt auftauchte. Fußwanderung durch die Schweiz und Tirol. Bertha ließ sie nur immer weiterreden. In Italien waren wir auch. Und scheute sich, sie anzurufen. Und am Rhein. Als wäre sie eine Mondsüchtige. Mein Mann war immer dabei. Und während Frau Rupius von einer vergangenen Zeit sprach, 8 Jahre, durch die die Seligkeit des Geliebtwerdens schimmerte, beim Rennen, Bälle, sah Bertha sich selbst. Schön. Und eine so ungeheure Sehnsucht erfüllte sie. Schön. Ihre Gedanken irrten so weit, dass sie nicht bemerkte, wie Frau Rupius längst wieder schwieg, auf dem Sofa saß, mit starren Augen. Erst die schwere Stille weckte Bertha auf. Das Zimmer schien ihr wie erfüllt von etwas Geheimnisvollem, in dem das Vergangene und das Zukünftige sonderbar ineinander spielten. Und da fühlte sie einen unbegreiflichen Zusammenhang zwischen sich und dieser Frau. Und da stand sie auf und reichte ihr die Hand und da, als wäre es ganz selbstverständlich, da küssten sich die beiden Frauen zum Abschied. Wie Freundinnen. Ich fahre morgen wieder nach Wien. Auf einige Tage. Sie hatte dabei gelächelt wie eine Braut. Schön. Schön, Bertha. Ich freue mich für Sie. Thank you. Bei der Schwägerin saß der Neffe schon am Klavier. Vierhändig, Tante Bertha? Ja. Ja, du, aber nur, wenn du deine Füße vom Pedal wegnimmst, ja? Ja, Tante. Ja. Indes kam Elli herein. Tag, Tante. Schaust ja so blass aus. Kriege ich nicht auch einen Kuss, Tante? Ja, aber du, nimm erst den Fuß vom Pedal. Ja, Tante. Die Schwägerin trat ein, Schwermut in dem blassen, verschwommenen Gesicht. Ich habe die Steffi entlassen. Es war nicht mehr auszuhalten, was man durchmacht heutzutage mit den Dienstmädchen. Wie lange denkst du denn, in der Stadt zu bleiben? 2-3 Tage, länger gewiss nicht. Elli stand mit beiden Armen auf das Klavier gestützt und schaute zu Bertha beinahe ängstlich. Was hast denn, Elli? Warum? Ja, du siehst mich so komisch an. Ist dir nicht recht, wenn du 2 Tage keine Stunden hast? Nein, das ist es nicht, aber... Nein, ich kann's dir nicht sagen. Na, was ist es denn? Nein, bitte... Ich kann's dir nicht sagen. Bitte frag nicht, Tante. Elli, ich dulde nicht, dass du Geheimnisse hast von deiner Mutter. Na, Elli, wenn ich dich so schön bitte. Aber du darfst mich nicht auslachen, Tante. Gewiss nicht. Schau, Tante Bertha, schon das letzte Mal, wo du fort warst, habe ich mich so gefürchtet für dich. Ich weiß ja, es ist dumm. Es ist wegen der vielen Wagen in Wien. Und jetzt gibt es auch schon Automobile. Ja, das ist alles? Ja. Ich werde schon Acht geben, du kannst ganz ruhig sein. Also ich fürchte, Elli wird sehr überspannt. Mein lieber Erwin. Nach Tisch hatte sich Bertha zum Schreiben hingesetzt. Es ist sehr liebenswürdig von dir, mir so bald zu antworten. Ich war ganz glücklich. Sie streicht ganz glücklich wieder aus und setzt dafür sehr erfreut. Sehr erfreut, als ich deine lieben Zeilen erhielt. Wie vieles hat sich verändert, seit wir uns nicht gesehen haben. Du bist seitdem berühmt geworden, ein großer Mann, was für mich niemals einem Zweifel unterlag. Nein, den ganzen Satz streicht sie wieder aus. Besser. Auch ich teile deinen Wunsch, dass wir uns bald wiedersehen. Es ist eigentlich sonderbar, dass wir uns so lange nicht begegnet sind, da ich gar nicht selten nach Wien komme, so zum Beispiel Ende dieser Woche. Sie war entschlossen, morgen Nachmittag nach Wien zu fahren. Deinem freundlichen Wunsche gemäß teile ich dir mit, dass ich Samstagvormittag um 11 Uhr... Nein, das ist wieder nicht das Richtige. Es ist so geschäftsmäßig und doch wieder so bereitwillig. Nein. Willst du deine... alte Freundin, schon bei dieser Gelegenheit wiedersehen, so bemühe dich am Samstagvormittag um 11 Uhr. Nun muss ich noch den Ort festlegen. Ins Kunsthistorische Museum zu den Niederländern. Das war der Entwurf und sie schrieb ihn dann ins Reine. Dann Stunden später, als sie mit ihrem Jungen durch die Kastanienallee zum Friedhof ging, es war wieder der Tag, der Freitag, dachte sie noch immer an den Brief. Nein, nein, nein, die Geliebte von jemand werden einfach so... Und die Gedanken, die sie wegschieben wollte, waren nicht weggeblieben. Aber das habe ich mir auch gar nicht vorgestellt, das werde ich auch nie denken. Als sie mit dem Buben durchs Friedhofstor trat, waren die Gedanken immer noch da. Übrigens wird er gar nicht wagen, davon zu reden. Sie konnte nichts anderes mehr denken. Und vor dem Grabe ihres Mannes schaute sie an dem Marmor vorbei, weg über die Mauer. Gott zum Gruß, gnädige Frau. Küsst die Hand. Klingemann stand vor ihr, seinen Strohhut, der durch ein Band an einem Rockknopf befestigt war, grüßend in der Hand. Nein, was für ein sonderbarer Zufall. Das eben nicht, gnädige Frau. Ich sah sie von der Straße aus. An ihrer Art zu gehen habe ich sie erkannt und deshalb... Ruhig. Der wacht nicht auf. Auf Klingemanns Antlitz erschien wieder sein höhnisches Lächeln. Fritz, komm, schnell. Der Junge kam von irgendwoher hinter den Gräbern vor. Bleiben Sie bitte. Klingemann fasste nach ihrer Hand. Bleiben Sie bitte. Bertha machte die Augen weit auf, begriff gar nicht. Bleiben Sie. Ich liebe Sie nämlich. Es kommt Ihnen wohl etwas verwunderlich vor. Es ist unerhört. Fritz! Bleiben Sie, wenn Sie mich jetzt alleine lassen, Bertha, dann... Aber er hat Ihnen das Recht gegeben. Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu reden und gar hier. Gnädige Frau, also so sehen Sie mich doch an. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich kann nichts anderes tun, als wiederholen, dass ich Sie liebe. Was? Nehmen wir doch die Dinge, wie sie sind. Sie sind allein. Ich auch. Wenn mich nicht alles trügt, dürfte das Blut, wenn ich das so sagen darf, in Ihren Adern, gnädige Frau, wenn ich mich so ausdrücken darf, nicht weniger heiß fließen als... Der Blick, der ihn jetzt aus Berthas Augen traf, war so erfüllt von Zorn und Ekel, dass Klingemann mitten im Satz stecken blieb. Als Sie meinen. Ja, wenn ich eine Seele, eine menschliche Seele, eine gütige Seele, eine weibliche Seele... Er betonte das Wort Seele. Seele fände, ja. Ich werde heute Abend vor Ihrem Fenster wieder auf und ab gehen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Komm, Fritz, komm! Am Abend blieb sie nicht zu Haus. Sie besuchte ihre Verwandten und saß wie so oft am Tisch von Schwager und Schwägerin zwischen Richard und Elli. Später, während der Schwager seine Pfeife rauchte, Richard ihm aus der Zeitung vorlas, die Mutter strickte und Elli ganz nah neben Bertha gerückt ihren Kinderkopf an ihre Brust lehnte und sie mit ihren großen Augen immer ansah, erschien sich Bertha wie eine abgefeimte Lügnerin. Hier sitze ich nun, die Witwe eines braven Mannes im braven Familienkreis, eine brave Frau, die ihr Leben brav hingebracht hat für ihren kleinen Sohn. Und jetzt bin ich im Begriff, alles das hinzuwerfen, diese Leute zu belügen und ich weiß, mein Gott, alle Frauen, die ich kenne, meine Mutter, meine Cousine in Wien, Frau Mahlmann, Frau Martin, meine Schwägerin und gewiss auch Frau Rupius, sie würden das nie tun, seine Geliebte werden. Aber ich weiß es. Ich werde seine Geliebte. Und nachher, wenn's sein muss, sterben. Und am anderen Nachmittag reist sie ab. Die Sonne brannte heiß auf die ledernen Sitze. Bertha hatte den gelben Vorhang vorgezogen. Sie war allein. Aber sie dachte an die seltsamen Worte, die sie eben eine Stunde vor ihrer Abreise vernommen. Sie hätte sie gern vergessen, wenigstens für die nächsten Tage. Worte, die ihr Herr Rupius gesagt hatte. Sie will mich verlassen. Meine Frau will mich verlassen. Ja, meine Frau will mich verlassen. Ach, woher wisse sie? Sie brauchen sich nicht umzusehen. Sie hört uns nicht. Sie ist in ihrem Zimmer. Sie schläft. Aber das ist ja... Doch fortreisen will sie. Fortreisen auf einige Zeit, wie sie sagt. Auf einige Zeit. Verstehen Sie mich? Ja, wahrscheinlich zu Ihrem Bruder. Nein, nein, auf immer will sie fort, auf immer. Sie sagt mir natürlich nicht, ich ertrage es nicht länger, ich bin jung und gesund und du bist lahm und wirst bald sterben und mich graut vor deiner Krankheit und vor dem Ekelhaften, das noch kommen wird, ehe es zu Ende ist. Darum sagt sie mir, ich brauche Erholung, ich will auf einige Wochen an die See. Ja, nun ist es vorbei, jetzt kommt die Einsamkeit. Ja. Ihre Decke? Danke, es fröstelt mich so übers Knie. So. Nun, ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich davon spreche. Ich bin überzeugt, Sie machen sich unnötige Sorgen. Und wäre es nicht das Einfachste, Herr Rupius? Sie bitten Ihre Frau, dass sie auf diese Reise verzichtet. Nein, dazu habe ich nicht das Recht. Diese ganzen 6 oder 7 Jahre überlegen Sie. In diesen ganzen 7 Jahren hat sie sich nie beklagt, dass sie eigentlich ihre Jugend verloren hat. Nie. Sie hat sie lieb und darauf kommt es an. Aber ich halte sie wohl auf. Hat es Ihnen Anna nicht gesagt? Ich fahre nämlich heute nach Wien. Wann kommen Sie wieder? In 2 bis 3 Tagen. Sie hätte ihm gern noch gesagt, dass alle diese Dinge, um die er sich kränkte, etwas Schmutziges und Niedriges wären und dass er sich irrte. Aber es war ihr nicht gegeben, dafür die rechten Worte zu finden. Und nun tat es ihr weh, dass sie es ihm nicht hatte sagen können. Und so wurde, je näher sie der großen Stadt kam, ihr immer schwerer ums Herz. Während sie an Herrn Rupius dachte und an den einsamen, abwartenden Abend, der heute vor ihr lag, war ihr, als führe sie ins Ungewisse, ohne Hoffnung. Der Brief, den sie noch im Mieder trug, hatte seinen Zauber verloren. Er war nichts als ein knisterndes Stück Papier. Kloster Neuburg! Eine Menge von Schuljungens drängte heran in die Waggons. Jetzt musste Bertha daran denken, wie ihre Brüder als Kinder von Landpartien nach Hause gekommen waren. Und wieder lief es wie ein Schauer über sie, wie alles Vergangene in die Winde gestreut war. Und wie doch alles sterblich ist. Und er hat geschrieben wie gestern, als wenn in diesen 10 Jahren sich nichts verändert hätte. Als wenn dazwischen nicht Begräbnisse, Geburten, Schmerzen, Krankheiten, Sorgen und Glück gelegen wäre. Und wie eine Verwirrung über so viel Unbegreifliches kam es über sie. Und das Sausen des Zuges schien ihr ein verwirrter Gesang von merkwürdiger Freude und Traurigkeit. Und immer schneller schien der Zug seinem Ziel zuzueilen. Schon stieg der Dunst der großen Stadt empor. Da begann ihr das Herz doch zu klopfen. Ihr schien, jedes Haus, an dem sie vorüberfuhr, wusste, dass sie kam. Und die Abendsonne auf den Dächern glänzte ihr entgegen. Und als der Zug jetzt durch die Vorstädte einfuhr, war ihr, als werde sie erwartet von irgendetwas Unbestimmtem, das sie nicht hätte nennen können, von irgendetwas Hundertarmigem, das bereit war, sie zu umfassen. Wien! In einem kleinen Hotel nahe dem Bahnhof stieg sie ab. Sie hatte sich das so vorgenommen, einerseits aus Sparsamkeit, dann aus einer gewissen Scheu vor eleganten Kellnern und Portiers. Sie bekam ein Zimmer im 3. Stock. Hier, bittchen, gnädigste, Christian, mit einem Fenster auf die Gasse. Das Stubenmädchen brachte frisches Wasser. Bittchen, gnädige Frau, küss die Hand. Der Hausknecht brachte ihren Koffer. Grüß Gott. Hier, bitte, neben den Ofen. Und der Kellner legte ihr den Meldezettel vor. Wenn die Gnädigste bitte unterschreiben möchte. Sie füllte ihn sogleich aus und sicher, mit dem Stolz des guten Gewissens. Ein Gefühl von Freiheit, das sie lange nicht gekannt, umfing sie. Nichts von den täglichen kleinen Haushaltungssorgen, keine Verpflichtung, mit Verwandten und Bekannten zu reden, keine Lektionen. Sie öffnete das Fenster. Unten brannten schon die Laternen, fuhr ein Fiaker vorbei mit einem Herrn und einer Dame. Morgen. Morgen müssten auch wir dann zusammen aufs Land fahren. Ja, das wäre das Schönste. Irgendwo draußen in einem Gartenrestaurant, in einem stillen, auf dem Tisch ein Windlicht. Wo mag er jetzt sein? Ist er jetzt allein? Oder spricht er jetzt mit jemandem? Und mit wem? Mit einem Mann? Mit einer Frau? Mit einem Mädchen? Was geht mich das an? Vorläufig ging sie das gar nichts an. Morgen werde ich ihn danach fragen. Und während sie sich auf dem Bett sitzend die Schuhe aufschnürte, hörte sie vom Kirchturm die Uhr schlagen. Es war schon spät. Bertha in dem kleinen Hotelzimmer erwachte, zog sie schnell die Rollos auf, um das Licht des Tages und die Stadt zu sehen. Es war ein sonniger Morgen und die Luft so frisch, als wäre sie wie aus 1000 Quellen von den Wäldern und Hügeln in die Gassen der Stadt herabgeflossen. Auf Bertha wirkte das wie ein gutes Zeichen. 7 Uhr. Um 11 bei den Niederländern also. Nun waren nur mehr 4 Stunden zu überstehen und dann sah sie ihn wieder. Da legte sie sich nochmal aufs Bett, liegt mit offenen Augen da. Komm bald. Sie hörte ihn selbst das Wort sprechen. Sie sprach es vor sich hin, wie sie wünschte, dass er es sprechen möge. Komm bald, komm. Ich hab dich ja so gern. 8 Uhr. Da erhob sie sich und kleidete sich an. Sie hatte ein einfaches graues Kleid im englischen Schnitt mitgenommen, das ihr nach allgemeinem Ausspruch sehr gut stand. Wie sie schon in der Tür war, sah sie noch einen Moment in den Spiegel. Nicht wie eine vornehme Dame aus Wien, aber auch nicht wie eine vornehme Dame aus der Provinz. Am ehesten scheint mir wie eine Gouvernante in einem gräflichen Haus oder fürstlichen. Also. 9 Uhr. Noch 2 lange Stunden. Was sollte sie bis dahin tun? Ja, ich weiß schon. Ich lasse mir einen Kaffee bringen, setze mich an den Tisch, trinke langsam die Tasse aus. Nein, das hat keinen Sinn. Lieber gleich hinaus ins Freie. halb 10. Sie spazierte eine Weile in den Gassen herum und schlug den Weg nach dem Volksgarten ein. Auf den Bänken saßen Bonnen und Gouvernanten. Ganz kleine Mädchen liefen über den Stufen des Tempels und unter seinen Säulengängen herum. Damen, die in Büchern lasen, hatten unter kühlen Bäumen Platz genommen. Bertha setzte sich auf eine Bank und sah zwei kleinen Mädchen zu, die über eine Schnur sprangen, wie sie es als Kind so oft getan. Sanfter Wind strich durch das Laub. 10 Uhr. Noch eine Stunde. Von jetzt ab läuft die Zeit entlang wie Herzklopfen. Es war sonderbar, hier zu sitzen, allein zu sein und die Menschen an sich vorbeilaufen zu lassen. Und wie ihr jetzt einfällt, dass sie ihm in einigen Minuten gegenübertreten soll, flimmert es ihr vor den Augen. 10 Minuten vor 11. Sie steht auf. Sie geht langsam, um nicht zu erregt, um nicht allzu erregt zu erscheinen. Ob es nicht sogar besser wäre, wenn er heute nicht käme. Wenn ich irgendetwas Dummes sage, etwas Ungeschicktes. Noch 5 Minuten. Vom nächsten Augenblick hängt ja so viel ab. Kunsthistorisches Museum. Nun über die Stufen, durch den Eingang und nun in die große kühle Vorhalle. Da ist die mächtige Treppe. Dort, wo sie sich nach rechts und links scheidet, ist das Marmorstandbild des Theseus. Langsam steigt sie hinauf. 2 Minuten. Hier eine Tür, darüber in goldenen Buchstaben. Niederländische Schule. 11 Uhr. Er war immer pünktlich, auf die Minute. Jetzt zuckt ein Stich durch ihr Herz. Schritte. Genau wie er damals ging. Sie hebt den Kopf zum Bild. Wenn er jetzt nahe kommt. Er kommt immer näher. Kann ich ihm nicht ins Gesicht sehen. Sie dreht sich um, den Rücken zur Treppe. Ich schaue hinauf zum Bild. Sie blickt krampfhaft hinauf, spürt seine Schritte im Nacken wie ein Riesen. Das Bild sieht ja genau aus wie in der Mappe von Herrn Rupius. Mein Nacken tut weh. Sie dreht sich noch immer nicht um. Jetzt erst. Er steht vor ihr, jung, schlank, vornehm, etwas blass, mit einem Lächeln, das nicht ganz ohne Wehmut scheint. Er nickt ihr zu, nimmt ihre Hand. Er hält sie eine Weile in seiner. Grüß Gott, Erwin. In seinem Blick ist mancherlei, auch Vergnügen, Liebenswürdigkeit und nirgends etwas Prüfendes. All das fühlt sie sehr genau, während sie ihn mit Augen anschaut, in denen nichts ist als lauteres Glück. Also, wie geht's dir denn? Gut. Und dir? Gut. Eigentlich komisch. Ich frag, wie geht's dir denn nach 8 oder 9 Jahren? Ist ja wahrscheinlich sehr verschieden ergangen. Hm? Ja, das ist schon wahr. Sie gehen ein Stück zwischen den Bildern. Eine Führung kommt vorbei. Wenn die Herrschaft mir folgen wollen, hier hinein, in den kleinen Saal, intimere Kunst. Das weißt du, dass mein Mann vor 3 Jahren gestorben ist, ja? Ja, das weiß ich. Auch, dass du einen Buben hast, weiß ich. Wer hat's mir denn nur erzählt? Wer? Na, es wird mir schon einfallen. Aber dass du dich für Bilder interessierst, das ist mir neu, das wusste ich nicht. Ich interessiere mich schon für Bilder. Ja. Maler müsste man sein. Du könntest doch ganz zufrieden sein mit dem, was du erreicht hast. Na ja, wenn man schön Violine spielen kann oder dirigieren, aber was bleibt davon? Später. Hm? Rembrandt, Katalog Seite 17 bis 20. Also red doch was, Bertha. Was machst du denn immer? Wie lebst du denn? Er sprach so leicht, wie er früher Walzer dirigierte in der Kapellmeisterklasse. Und was ist dir eigentlich eingefallen, mir zu dem dummen Orden zu gratulieren? Ich habe wieder einmal was von dir hören wollen. Und sie war stolz, dass sie auf seinen Ton eingehen konnte, genauso überraschend, leicht. Dass du mir gleich geantwortet hast. Du hast noch immer dieselbe süße Schulmädelschrift wie damals. Also wie lebst du in Linz? Ich gebe Klavierstunden. Ach ja, du warst ja immer sehr talentiert. Für gewisse Dinge hast du eine ganz ausgesprochene Begabung gehabt, zum Beispiel Chopin und die kleinen Sachen von Schumann. Erinnerst dich noch? Also, wenn du damals nicht aufgegeben hättest, hast du aber doch das bessere Teil erwählt. Wieso? Wenn man nicht das Ganze beherrscht, ist es schon besser, man nimmt einen Mann und kriegt Kinder. Ich habe nur eins. Wollen wir uns darüber setzen? Ja, was soll ich dir von mir erzählen? Das ist nicht sehr interessant. Hm. Was war dein verstorbener Mann eigentlich für ein Mensch? Ein sehr guter Mensch. Er sah sie lang an und seine Augen glitten über ihren ganzen Körper herab, so dass sie unwillkürlich ihre Füße und das Kleid und die Arme näher an den Leib zog. Wollen wir uns jetzt nicht, wo wir nun einmal da sind, ein paar Bilder anschauen? Sie gingen langsam durch die Säle. Sie empfand eine leichte Eifersucht auf das Interesse, das ihm die Gemälde einflößten. Faszinierend. Endlich fand sie sich vor einem der Bilder, das sie kannte. Sie blieb stehen. Ein Falkenburg. Nicht wahr gut ist das? Ich habe die Bilder von Falkenburg sehr gern. Ja? Weil so ungeheuer viel, weil die ganze Welt, die Hintergründe... Aha. Nämlich ein Herr bei uns in der Stadt hat ein Album oder vielmehr eine Mappe mit Stichen und daher kenne ich dieses Bild. Ach so. Er interessiert sich auch für kleine Glasmalereien. Ein gewisser Herr Rupius. Hm. Er ist schwer krank, denkt er, ganz gelähmt. Aha. Ja, aber es gibt bestimmt auch Herren in Linz, die nicht gelähmt sind. Na, erzähl, ich möchte eigentlich gern wissen. Aber du weißt ja. Möchtest du wissen? Ja. Ich lebe halt sehr zurückgezogen, gehe fast nie aus. So. Wie lange bleibst du denn in Wien? Bis morgen oder übermorgen. Aha, so kurz. Und wo wohnst du eigentlich? Bei meiner Cousine. Wirst du wohl für mich auch ein wenig Zeit haben, hoffe ich? Oh ja, ja doch. Also dann können wir ja gleich etwas besprechen, für heute Abend zum Beispiel, um wie viel Uhr. Denn ich muss eigentlich jetzt schnell wieder weg, eine Verabredung im Musikverein. Aha. Also... Ja, ich habe Zeit, so viel du willst. Natürlich darf es nicht zu spät sein. Ist deine Cousine so streng? Ja, aber diesmal wohne ich ja gar nicht bei ihr. Nur sonst, ich meine, manchmal, weißt du, die hat so viel Familie. Also du wohnst im Hotel? Ja, im Hotel. Da bist du ja niemandem Rechenschaft schuldig. Ich möchte aber keineswegs zu spät. Aber nein. Auch im Hotel möchte ich nicht zu spät. Aber nein, wir werden einfach Nacht malen und erzählen. Um 10 kannst du schon lange im Bett liegen. Sie schritten langsam die große Treppe hinab. Also, wenn es dir recht ist, 7, ja? Ja? Sie wollte erwidern so spät, doch sie unterdrückte es, weil sie sich nichts vergeben wollte. Ja, 7. Und zwar wo? Draußen irgendwo, bei der Elisabethbrücke ja. Vielleicht, ja? Mhm. Na, dann können wir da immer noch hin, wohin wir wollen. Da liegt sozusagen das Leben vor uns, ja? Ja. Sie gingen durch die Vorhalle. 7, also, oder habe ich 7:30 gesagt? 7. Er schien merkwürdig zerstreut. Bei der Elisabethbrücke, ja? Am Ausgang blieb er stehen. Ja, schön, 7 bei der Elisabethbrücke. Vor ihnen lag im Mittagssonnenglanz der Platz mit dem Maria-Theresien-Denkmal. Also, dann adieu jetzt. Ich würde sagen, du kannst mich ein Stück begleiten, aber außerdem stürmt es so nebeneinander gehen und den Hut halten müssen, dass er nicht davonfliegt, ist nicht lustig. Und dann muss ich mich auch so beeilen. Aber darf ich dich vielleicht zu einem Wagen bringen? Nein, nein, ich gehe zu Fuß. Kann man auch tun. Also, auf Wiedersehen, heute Abend. Er reichte ihr die Hand und eilte rasch über den Platz davon. Er hatte den Hut abgenommen und hielt ihn in der Hand, während der Wind in seinen Haaren wühlte. Er ging über den Ring und dann durchs Burgtor. Warum so rasch weg? Warum wollte er nicht begleitet sein? Früher, ja, ich erinnere mich an früher, da hat er auch so eine sonderbare Art gehabt, ganz unvermutet ein Gespräch abzubrechen. Naja, er ist halt ein Künstler. Ja, da war er auch plötzlich ganz weit weg und um ihn herum so eine Ungeduld, mit der er gar nicht fertig wurde. Ja, das war damals auch schon so. Und sie schaute an sich herunter, ob sie nicht doch vielleicht provinzmäßig angezogen war. Die Mittagsglocken tönten von vielen Türmen. Staub flog ihr in die Augen. Nun hatte sie eine ganze Ewigkeit vor sich, mit der sie nichts anzufangen wusste. Bis 7. Was hat er denn zu tun bis 7? Musste er sich vielleicht für sein Konzert vorbereiten? Ja, das wäre schön, jetzt dabei sein können. In seinem Zimmer sitzen, während er übt. Zuhören. Sie geht am Gitter des Volksgartens entlang. Ach, wenn sie doch nur etwas mehr Erfahrung hätte, wenn sie etwas lebensklüger wäre. Ich spüre ja, dass ich ihn durch alles wiederfinden, dass ich ihn aber auch durch alles wieder verlieren kann. Am Stephansplatz hat sie den Einfall, auf eine Weile in die Kirche zu treten. In dem dämmerigen, kühlen Riesenraum überkommt sie ein tiefes Wohlgefühl. Sie ist niemals fromm gewesen, doch in Gottes Häuser tritt sie nie ohne Andacht. Ohne ihre Gebete in eine bestimmte Form zu kleiden, hat sie doch stets irgendeine Art gesucht, ihre Wünsche zum Himmel emporzusenden. Vor einem kleinen Altar in einer Seitenkapelle setzt sie sich auf eine Bank. Der Tag ihrer Trauung fiel ihr ein und sie sah sich mit ihrem verstorbenen Mann vor dem Priester stehen. Doch mit einem Mal, wie ein Bild in der Zauberlaterne sich ändert, sieht sie statt ihres Mannes Erwin an ihrer Seite. Ganz ohne ihren Willen scheint dieses Bild dazustehen und geht nicht weg. Unwillkürlich faltet sie die Hände. Lass es so werden. Lass es so werden. In einem vornehmen Hotelrestaurant in der Kärntner Straße isst sie dann zu Mittag und sie war gar nicht befangen und fand es recht kindisch, dass sie nicht lieber in einem Hotel ersten Ranges abgestiegen war. Und zu Hause in ihrem Zimmer war sie durch die ungewohnt reichliche Mahlzeit und den genossenen Wein in einen solchen Zustand von Mattigkeit geraten, dass sie sich auf dem Divan ausstreckte und einschlief. Und erst um 5 Uhr erwachte sie und hatte noch nicht einmal Lust aufzustehen. Sie schaute sich um. Das kahle Hotelzimmer mit den hässlich blau und weiß gemalten Wänden, den Staub- und Schmutzflecken oben an der Decke, dem Schrank mit der halboffenen Tür, ist ihr sehr widerwärtig. Jetzt fällt mir etwas ein. Wenn sich zu Hause irgendetwas ereignet, mein Gott, der Kleine kann krank werden. Man telegrafiert nach Wien an die Cousine natürlich. Man findet mich nicht und es stellt sich heraus, dass ich gelogen habe. Stehe ich dann da? Vor der Schwägerin, vor dem Schwager, vor Elli, vor der ganzen Stadt. Sie kann ja noch heute gleich jetzt mit dem 7-Uhr-Zug Wien wieder verlassen, dann ist sie um 10 wieder daheim. Oder sie wird eben heute Abend von Erwin Abschied nehmen und ihm gleich sagen, dass sie morgen früh wieder nach Haus fährt, dass sie überhaupt nur gekommen ist, ihm einmal die Hand zu geben. Ja, so ist es am besten, ja. Sie steht auf, sie dehnt sich. Der Himmel ist trübe geworden, vom Gebirge her ziehen Wolken. Sie macht sich zum Fortgehen bereit. An der Elisabethbrücke ist das Menschengewühl groß. 2 Ströme, der eine von der Vorstadt in die Stadt, von der Stadt in die Vorstadt, der andere fluten durcheinander. Wagen aller Art fahren vorbei, klingeln, pfeifen, rufen von Kutschern ertönt. Bertha versucht stehen zu bleiben, wird aber vorwärts geschoben. Sie ist von der Fülle wechselnder Empfindungen endlich so müde geworden, dass sie gar nichts mehr empfindet. Ein Wagen hält, ein Kopf beugt sich zum Fenster heraus. Bertha? Hm? Willst du nicht einsteigen? Einsteigen? Ja, es regnet doch, oder nicht? Möchte eigentlich lieber zu Fuß gehen. Wie du willst. Er steigt rasch aus, bezahlt den Kutscher. 2 Kronen, Herr Baron, danke. Viel Vergnügen, Herr Baron. Jetzt gehen sie langsam weiter in einer wenig belebten Straße. Du hast ja nicht einmal einen Schirm. Willst du mich nicht unter deinen nehmen? Er hält ihn über sie beide. Sie fühlt seinen Arm. Was ich sagen wollte... Mit dem aufs Land gehen wird's leider nichts heute. Schade. Also was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich habe im Imperial gegessen, sehr, sehr vornehm. Dann bin ich ins Hotel. Warum habe ich denn das nicht gewusst? Ich dachte, du bist bei deiner Cousine zu Mittag. Wir hätten ja so gut zusammen frühstücken können. Und du hast ja so viel zu tun gehabt. Ja, nur nachmittags. Eine halbe Oper habe ich mir anhören müssen. Wieso denn? Das war ein junger Komponist bei mir. Übrigens ein sehr talentierter Mensch. Na, da bin ich ganz froh, dass du in dieser Weise deine Nachmittage verbringst mit Opern. Er blieb stehen. Weißt du, dass du eigentlich viel hübscher geworden bist? Okay. Ja, in allem Ernst. Aber jetzt erzähl mir einmal aufrichtig, wie du auf die Idee gekommen bist, mir zu schreiben. Na, ich habe das ja gesagt. Hast du denn wirklich an mich gedacht? Sehr viel. Während der ganzen Zeit? Ja. Auch während du verheiratet warst? Ich habe immer an dich gedacht. Und du? Oft. Sehr oft. Aber... Was? Du bist eben mein Mann. Ja. Was meinst du damit? Ja, du hast gewiss viele lieb gehabt inzwischen. Lieb gehabt, lieb gehabt. Oh ja, auch. Aber ich nur dich. Nur. Er führte ihre Hand an seine Lippen. Wir Nachtmahl miteinander. Ja, gern. Hier in der Nähe ist zum Beispiel ein Gasthaus. Sie gingen jetzt durch stillere Gassen. Es dämmerte. Hier. Oh nein. Das wollen wir uns doch ein bisschen gemütlicher einrichten. Wir müssen uns ja nicht an einen Tisch zu fremden Leuten setzen. Wir werden irgendwo hingehen, wo es gar keine Leute gibt. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das so ohne Sie befanden sich in einem schmalen, beleuchteten Gang, an dessen beiden Seiten je eine Reihe von Türen lief. Ein dicklicher Kellner grüßte, schritt voraus, an allen Türen vorbei. Die letzte öffnete er, ließ die Gäste eintreten und schloss hinter ihnen wieder zu. In der Mitte des kleinen Zimmers stand ein Tischchen mit drei Gedecken, an der Wand ein blausamtenes Sofa, gegenüber hing ein goldgerahmter ovaler Spiegel, vor welchem Bertha ihren Hut abnahm und auf dessen Glas sie Namen eingekritzt sah, Irma und Rudi. Zugleich sah sie im Spiegel, dass Erwin hinter sie trat. Er legte seine Hände, beugte ihren Kopf nach rückwärts zu sich und küsste sie scheu auf die Lippen. Dann wandte er sich ab und klingelte. Ein sehr junger Kellner trat ein. Nachdem er seinen Auftrag entgegengenommen hatte, ging er. Und Erwin setzte sich. Bertha wandte sich ihm zu, er fasste leicht ihre Hand und ließ sie auch nicht los, als sie schon in der Sofaecke neben ihm Platz genommen. Muss man da nicht fragen, warum erst heute? Aber wie meinst du das? Warum hast du mir nicht längst geschrieben? Der Kellner brachte Toast, Kaviar und Champagner und ging. Nun, es ist wahrscheinlich gerade die rechte Zeit. Inwiefern? Dass wir einander wieder begegnet sind. Oh, ich habe mich oft nach dir gesehnt. Und nun begann sie von der fernen Zeit zu reden, von den Spaziergängen im Stadtpark und von seinem ersten Auftreten im Konservatorium als Kapellmeister damals. Er nickte zu all dem. Er berührte leicht die Haare, die sich im Nacken kräuselten. Auch er erinnerte sich, er wusste sogar noch von einem Ausflug an einem Sonntagvormittag in die Praterauen, den sie selbst vergessen hatte. Und weißt du noch, wie wir uns einmal beinahe verlobt haben? Ja, und wer weiß. Er wollte vielleicht sagen, es wäre das Beste für mich gewesen, wenn ich dich geheiratet hätte. Aber er sagt es nicht. Es ist gar nicht lange her, dass ich das letzte Mal Champagner getrunken habe. Vor einem halben Jahr, als wir den 50. Geburtstag von meinem Schwager gefeiert haben. In diesem Augenblick fiel es Bertha ein, dass Erwin gewiss hier schon manchmal mit anderen Frauen gesessen war. Ach, das ist mir ganz gleichgültig. Hast du was gesagt? Ich? Nein. Erwin umschlang Bertha und küsste sie. Warum sprichst du nichts? Naja, von deinen Reisen könntest du doch erzählen. Ach Gott, es ist eine Stadt wie die andere. Ja, natürlich. Nächstens spielst du ja hier. Möchte ich so gern wieder hören. Niemand auf der Welt kann das verhindern. Es geht ihr durch den Sinn, dass es ihr eigentlich viel lieber wäre, ihn nicht im Konzert, sondern für sich allein zu hören. Aber das ist ihr Geheimnis. Beinahe. Was denn? Beinahe hätte ich jetzt was gesagt. Na was? Aber nein, nein, nein, nein. Was? Nein, nein, nein. Ein andermal. Oder nie. Ihr wird so leicht, wie immer, wenn sie ein bisschen getrunken hat. Doch nein, es ist anders als sonst. Anders. Es ist besser, schöner. Schön. Und nicht die paar Tropfen Champagner machen das. Nein, nein, nein, nein. Er hat sich neben sie gesetzt, zieht ihren Kopf an seine Schulter, streicht ihr übers Haar. Und sein Atem über meinen Augenlidern. Sie hatte sie geschlossen, versuchte gar nicht, sie wieder zu öffnen, wollte gar nicht wissen, wo sie war, mit wem sie war. Wer ist's denn nur? Wie schwer das ist, sich darüber klar zu werden. Ich habe ihn viele tausend Tage nicht gesehen. Viele tausend Tage. Und jetzt kann er mit mir machen, was er will. Sie fühlte seinen Kuss auf ihren Augen. Wie sieht er denn nur aus? Sie brauchte nur die Augen zu öffnen und sähe ihn ganz genau. Aber sie will ihn lieber sich vorstellen. Mein Jugendgeliebter. Sie zieht ihn an sich und küsst ihn selbst. Zum ersten Mal heute küsst sie ihn selbst. Hast mich lieb? Hm. Sie hat ihn ja lieb. Und der Augenblick ist da, den sie seit Tagen erwartet. Seit Tagen? Tagen. Nein, seit Jahren. Seit Jahren. Ich hab dich ja so lieb. Seit Jahren. Lange ruhen ihre Lippen aufeinander. Wollen wir nicht gehen? Vor der Tür steht der dickliche Kellner und grüßt. Ein Wagen hält, wahrscheinlich schon bestellt. Bertha steigt ein. Irgendwo in einer Straße, irgendwo in einem Haus, irgendwo in einem ersten Stock schließt Erwin eine Tür auf. Sie treten ein durch den Vorraum in den Salon. Erwin entzündet zwei Kerzen auf dem Tisch. Dann tritt er zu Bertha, führt sie, komm, die noch an der Tür wie wartend stand, weiter herein, nimmt ihr die Nadel aus dem Hut und legt den Hut auf den Tisch. Danke. Im unbestimmten Licht sieht Bertha nur, dass an der Wand ein paar kolorierte Bilder hängen, die Porträts der Majestäten, wie er scheint, dass an der einen Wand ein breiter Divan mit einem Teppich steht und nahe dem Fenster ein kleines Piano mit einer Anzahl eingerahmter Fotografien auf dem Deckel. Darüber hängt ein Bild, das sie aber nicht zu erkennen vermag. Dort drüben fallen rote Portieren herab zu Seiten einer Tür, die halb offen steht. Irgendetwas Weißes leuchtet durch die Spalte herein. Auf dem Tische steht eine Karaffe mit Likör und zwei Gläschen, Obst und Backwerk. Wohnst du hier? Mhm. Ist das dein Studierzimmer? Er führt sie vor das Piano. Dort setzt er sich hin, zieht sie auf seine Knie. Ich will's dir nur lieber gestehen. Ich wohne eigentlich nicht hier. Nur, ich hab's für vernünftig gehalten. Unsertwegen habe ich für einige Zeit. Wien ist nämlich eine Kleinstadt. Und ich wollte dich nicht nachts in meine Wohnung. Du verstehst. Sie blickt auf. Sie kann die Konturen des Bildes über dem Piano wahrnehmen. Es ist eine nackte Frauengestalt. Und was ist das? Kein Kunstwerk. Er brennt ein Zündhölzchen an und leuchtet damit in die Höhe. Sie merkt, dass es ein ganz miserables Bild ist. Es ist, als sähe das gemalte Weib mit lachenden, frechen Augen auf sie herab. Und sie ist froh, wie das Zündhölzchen wieder verlischt. Eine sonderbare Traurigkeit scheint hier aus allen Ecken zu quellen. Gut, dass ich getrunken habe, wenn ich nur nicht nüchtern werde. Er beugt sich zu ihr, küsst sie. Bertha hört, wie der Regen an die Fensterscheiben schlägt. Jetzt ist ihr, als wenn Erwin sie trüge. Ohne sie aus den Armen zu lassen, war er aufgestanden. Sie fühlte, wie ihr rechter Arm an der Portiere streifte, wie er sie durch die Tür trug. Über ihren Haaren spürt sie seinen Atem. Die Augen hielt sie festgeschlossen. Und jetzt eine Podcast-Empfehlung. Birds flying high, you know how I feel. Hallo, ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.